Genau so habe ich mir das vorgestellt, dass du so vertieft bist in das Aktestudium, dass du deinen Chef nicht einmal anklopfen hörst. Oh, hallo Chef, ich habe dich wirklich nicht gehört. Die Akte hier, die ist so spannend. So, ich habe gemeint, du lest das Käseblatt nämlich. Ach, wollten wir es ja eigentlich abgewähnen. Aber es ist eine Sucht. Guck mal, wenn man in die Zeitung guckt. Da sieht man, wie das wahre Leben pulsiert. Ganz Deutschland ein Friedhof. Die Leiche türmen sich an alle Ecke und alle Türke laufen mit gezückten Krummsäbeln in der Gegend rum. Zumindest sieht das die Zeitung so. Vorhin habe ich da Überschrift gelesen, die haut ich vom Sockel. So. Sag mal. Hund bis Wärter in die Schnauze, Doppelpunkt, Ace, Fragezeichen. Sag mal, das kann ja nicht wahr sein. Ist auch nicht wahr. Ist garantiert nur ein Druckfehler. Die ganze Zeitung ist ein einziger Druckfehler. Sag mal, was ich eigentlich wissen wollte, deswegen bin ich nämlich da. Hätte ich vielleicht zwischendurch oder nebenbei Lust, ein kleiner Mord aufzuklären. Was, wie? Ein Mord und keiner sagt mir etwas? Ja, richtig nicht oft, mein Lieber. Beamter sollte ich seinen Herzinfarkt nicht bei der Arbeit holen. Das stört das gewohnte Bild, das der Bürger von uns hat. Naja. Du brauchst dich auch bei der Aufklärung dieses Falles nicht zu überanstrengen. Du hast nämlich einen züchtigen Gehilfen, den Herrn Bollmann. Bollmann? Für den ist die Sache schon klar. Bollmann? Nie gehört. Wo ist denn der Kollege? Ach, ich erkläre dir es doch lieber richtig, damit du nicht so verzweifelt aus der Wäsche guckst. Naja. Gestern Abend ist in Dudweiler ein Mord passiert und du warst wie immer nicht da. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. In Dudweiler? Ja, in Dudweiler. Was ist denn da dran so verwunderlich? Ja, ich hab's noch gewusst. Die Wette hat nicht gewonnen. Was für ein Wett? Gewinne. Geh mich? Ich habe mit mir gewettet, der nächste Mord geschieht in Dudweiler. Da war schon lang nichts mehr los. Früher war das ein Eldorado für Kriminalisten. Kein Kirb ohne Leich. Ja, ja, Kommissar Käfer, der Philosoph der Kriminalistik. Darf ich jetzt vielleicht weitermachen? Bitte, bitte, Chef. Also in Dudweiler ist gestern Nachmittag ein Mann erschlagen. Im Hochhaus. Birkenfeld, zweiter Stock. Der Käfer war ja wie immer unauffindbar. Ja, ja. Da bin ich dann hingefahren und der Herr Bollmann, der hat mir alles erklärt. Es kann nur eine Frage gewesen sein, hat er gesagt. Der Herr Bollmann, der ist also Zeuge, wenn ich das richtig sehe. Das Malermeister wohnt in dem Hochhaus, kennt jeder, wo dort in- und ausgeht und weiß alles. Also ein schwieriger Fall, der Herr Bollmann, wenn ich. Ein Fall für dich. Aber wer der Mörder ist? Das weiß er scheinbar nicht. Sonst hätte er es nämlich sicher gesagt. Und du, weil du ja mein Freund bist, würdest mich nicht länger verarschen, sondern mir auch sagen, wer der Mörder ist. Und ich bräuchte dann nicht nur Dudweiler und könnte mal Zeitung weiterlesen. Hä? Der Herr Bollmann hat gestern zwischen 4 und 6 Uhr nachmittags den Flur in der gleichen Etage gestrichen, auf der der Ermordete, ein Herr Lewinsky, seine Wohnung hat. Mhm. Das heißt, gehabt hat. Und in der Zeit sind 5 Frauen in die Wohnung gegangen. 4 davon sind nach kurzer Zeit wieder rausgekommen. 3 von denen, 4, kennt er. Nur eine kennt er nicht. Und das ist die Mörderin, Sada. Richtig. Komm in Dodo. Weil ich die Leute kenne, die Bollmanns dieser Welt. Und deswegen weiß, dass der Herr Bollmann absolut sicher ist, dass er Kenner kennt, wo andere Leute umbringt. Ja, genau so sagt er. Und die 5. Frau? Das war die Putzfrau vom Herrn Lewinsky. Die kann es nicht gewesen sein, sagte Herr Bollmann. Die hat nämlich direkt, wie sie die Tür aufgemacht hat, geschrien wie am Spieß. Das kann er beschwören. Wie ist dann der Mann? Ziemlich eklige Sache. Mit dem Hammer. Ach. Ja, sei froh, dass du die Bescherung nicht gesehen hast. Hast du denn den Bollmann gefragt, ob er nicht vielleicht selbst der Täter ist? Ich glaube, die Möglichkeit ist wieder nicht in Betracht. Aber das brauchst du nicht besser selbst, komm. Also, auf geht's noch. Dudwiller, es führt kein Weg daran vorbei. Kann ich mir Dienstware leisten? Oder soll ich mit dem Fahrrad fahren? Wenn du dabei Akte lesen kannst, darfst du auch mit dem Fahrrad fahren. Jetzt Quatsch beiseite, guck dir unterwegs meine Notizen an und mach dir Gedanken über die Sache mit dem Koffer. Ach du lieber Gott, der Mann mit dem Koffer, spielt ja doch auch mit. Nee, die Frau mit dem Koffer. Jetzt verschwinde. Ja, bin ja schon weg. Ich muss mal wissen, warum die Hochhäuser Lifte haben, wenn sie immer kaputt sind. Na ja, fangen wir mal wieder an. Bin ja mal gespannt. Wie oft sich noch die Leder hoch von der Runde muss halt morgen. Emo ganz bestimmt. Nehme ich jetzt gleich, Herr Bollmann. Himmel, wo holen Sie dann hin? Da kann jetzt keiner durch. Sagen Sie mal, woher kennen Sie mich dann? Ich kenne Sie nämlich nicht. Käfer ist mein Name, Kriminalpolizei. Ach, hätte ich was nicht denken können. Kaum hat man angefangen. Gibt's hier in der Nähe ein ruhiges Lokal, wo man sich mal zusammensetzen könnte? In Hausflure mache ich jetzt solche Vernehmungen. Also, dann gehen wir bei der Hirn. Ja, der Dachter ist sowieso gelaufen. Gut. Vorstellen. Eine Frau und dann so brutal. Oh, ja. Ein Riese Koffer voll. An der Theke wird der Fall Lewinsky scheinbar auch geklärt. Ich bloß wissen, für was mehr Polizei braucht. Jo, ich auch. Quod liegt Jovi, non liegt Bovi. Ha? Ja, schon gut. Also. Ah, merci. Damit Sie es nicht so schwer haben, erzähle ich Ihnen jetzt, was Sie gestern meinem Chef erzählt haben. Und da gucken wir weiter. Nee, zuerst schon mal Prost, Herr Kommissar. Prost. Ja, Prost. Die Frau Stiller, sagen Sie, ist als Erste gekommen. Das war um 3:45. Ja, und das ist die Freundin von dem Herr Lewinsky. Ich meine, Gewehen. Und die kommt jeden Tag, also außer Donnerstag. Herr Bollmann, gestern war Donnerstag. Ah jo, deswegen habe ich mich ja so gewundert. Und Donnerstag, da hatte Herr Lewinsky allein Ausgang. Ne? Und wenn er weg ist, so G6, dann kommt seine Putzfrau. Ja, die Frau Grabler, ja. Wo die Leiche gefunden hat, ich weiß. Ah ja, und das war ja erst um 6, ne? Und bis dahin habe ich mir 8-mal die Leder rauf und runter. Weil der Flur ja so eng ist. Und wie dem ganzen Bienenschwarm, der Bleiben wir sachlich. Also, ich mach's jetzt mal kurz. Und Sie unterbrechen mich nicht immer. Die Frau Stiller, die ist gleich wieder gegangen. Und dann kam die Frau Lewinsky. Geschiedene Frau Lewinsky. Mit dem Koffer. War 10 Minuten drin und ist ohne Koffer wieder gegangen. Richtig. Und dann? Herr Bollmann, bitte. Ja, ich bin ja schon ruhig. Und dann ist die Ex-Freundin gekommen, die Frau Reichert, wegen der Herr Lewinsky sich scheiden gelassen hat, vor einem Jahr. Der da war nur kurz behalten, bis er sie gegen die Frau Stiller hingetauscht hat. Muss ja flotter Herrsch gewesen sein, Herr Lewinsky. Und wie die Frau Reichert weg war, ist noch eine gekommen. Ja, und die muss es gewesen sein. Nur die kann es gewesen sein. Die hat ja auch den Koffer, wo die Ex-Frau mitgebracht hat, wieder rausgeschleppt. Moment. Jetzt kommen wir genau zu den Sachen, die unklar sind. Frage. Warum soll die es gewesen sein, okay, Annerie? Und warum soll das derselbe Koffer gewesen sein? Das ist doch klar, das ist doch ganz klar. Die Fremdfrau, das war die letzte Besucherin vor der Putzfrau. Und wenn der Mann doch schon tot gewesen wäre, da hätte die doch gleich gekriegt. Da mit dem Koffer. Ja, natürlich kann ich nicht beschweren, ob das derselbe war. Ja, sehen Sie es, das können Sie nicht. Genauso, wie Sie nicht wissen können, ob die Frau einen Schlüssel gehabt hat. Ja, ich habe das immer nur gehört. Ich habe zwar die Frau gesehen, wann sie an meiner Leder vorbei haben müssen, aber ja, die Wohnungstür, die ist um die Ecke. Oh, Sie haben die Frau klingeln gehört und dann eine Tür aufgehen. Nur hört man natürlich nicht, ob von innen oder von außen. Aber was Sie vor allem nicht wissen, in der Wohnung war noch ein Koffer. Was denn? Noch ein Koffer? Mhm, und da war Geld drin. Nicht viel, bloß 2 Millionen. Und was dann? Das haben Sie nicht viel? 2 Millionen spanische Pesete. Sind ungefähr 30.000 Mark. So. Der Koffer war ziemlich leer. Wenn er ganz voll gewesen wäre oder vielleicht nur war, dann war es circa 200.000 Mark umgerechnet. Und theoretisch, rein theoretisch, könnte Herr Lewinsky schon tot gewesen sein, bevor die erste Besucherin, seine jetzige Freundin, kommen ist. Oh, und Sie meinen, jeder oder jedi hätte sich dann ein bisschen aus dem Koffer bedient und wäre verschwunden, ohne die Polizei zu rufen? Nee, das glaube ich nicht. Wo die doch auch gesehen haben, dass ich die ganze Zeit im Flur war. Ich glaub's ja auch nicht. Ich wollte Ihnen nur beweisen, dass es wenig Sinn hat, gleich die Erstbeste zu verdächtigen. Sehen Sie, alle Leute sind raffgierig. Alle Leute haben Angst vor der Polizei. Und in Ausnahmesituationen benehmen sich die meisten äußerst merkwürdig. Aber ich glaube, wie gesagt, auch nicht, dass sich 4 Personen oder besser 5, die Putzfrau können sich ja auch noch schnell was unter der Rock gepackt haben, dass die sich all in der Gleichsituation gleich verhalten. Solange mir aber nicht wisse, woher das Geld kommt, wie viel es war, wer die Fremdfrau war und wo sie ist, so lang behalle mir unsere Vermutung für uns. Ja, die Männer wahrscheinlich mich, ne? Ja, auch. Alle dann, Herr Bollmann. Viel Neues war das ja nicht von Ihnen. Trotzdem vielen Dank. Ach, tun Sie mir noch einen Gefallen. Gehen Sie heute Nachmittag auf die Dienststelle hier in Dudwiller. Da schicke ich Ihnen einen Zeichner. Der macht mit Ihnen zusammen ein Phantombild von der Unbekannten. Lassen wir da mal weiterkommen. Ja, ist in Ordnung. Tag dann, Herr Kommissar. Also, tschüss, Herr Bollmann. Na ja, ich trinke aber erst mal in Ruhe mein Bier aus. Samo, wieso erzählst du mir dann nicht, dass der Lewinsky Leiter einer Bankfiliale hier in Dudweiler Süd war? He? Ich ein Gemeindekönig lesen. Nee, ich kenne bloß einer, wo es Abitur hat. Das will heutzutage nichts heißen. Ja, glaubst du dann, das wäre wichtige Information, dass der Mann bei einer Bank beschäftigt wird? Na ja, wenn der Koffer mit dem Geld nicht gewesen wäre, vielleicht nicht, aber so. Im Moment wäre mir allerdings was anderes wichtiger. Ich höre und staune. Schieß los. Ich müsste jetzt mal so schnell wie möglich deine komplette Bienenschwarm vom Herr Lewinsky sehen, damit wir vielleicht den Eindruck gewinnen, wer die Königinnenkind sind. Lass doch bitte die Damen Lewinsky, Reichert, Stiller und Grabler, sofern sie noch vollzählig vorhanden sind, ins Präsidium bestelle. Sie möchten umgehend, ich betone umgehend, all ihr Bobbes ins Präsidium schwinge. Ich komme dann gleich. Dein Wunsch ist mir Befehl. Vielleicht finde ich es auch so schnell, wie du Mensch, dass immer alles geht. Ja. Hallo, liebe Kollegin, was ist denn los? Du hast ja ganz hektische Flecke im Gesicht. Hast du Stress? Sieh, ich bin ganz fertig mit den Nerven. Das da ist der klarste Fall, seit ich im Betrugsdezernat bin. Und die ganze Zeit warte ich schon drauf, dass irgendjemand ein richtig großes Ding mit Euro-Schecks dreht. Mhm. Wo doch inzwischen Hinz und Kunz so Kart hat. Und bums, ist es passiert. Ja, das ist ja hochinteressant. Leider habe ich im Moment wenig Zeit. Ich rufe dich dann später an. Tschüss. Ich weiß bis jetzt auch noch nicht viel. Alle dann, tschüss. Euro-Schecks, hast du gesagt? Ist das vielleicht zufällig in Spanien passiert? Jetzt bin ich aber platt. Ja, wie kommst denn du dort rum? Oh, warte, vielleicht weiß ich noch mehr. Vielleicht ist die Bank, die für deine Verlust gerade stehen muss, in Dudweiler. Genauer gesagt, in Dudweiler Süd. Alter, schlagt ja dem fast die Krone ins Gesicht. Eine kleine Zweigstelle in Dudweiler Süd. Ein Zwei-Mann-Betrieb und der Chef, der heißt Lewinsky und war halt nicht im Dienst. Stimmt's? Obwohl du ja so gern den Nimbus des Allwissenden um dich verbreitet duscht. Nehme ich an, es gibt für dieses Wissen eine natürliche Erklärung, gell? Ja, klar. Und die ist ganz einfach. Der Herr Lewinsky ist nämlich ermordet worden und ich bearbeite den Fall. Ach jo. Und bei seiner Leiche hat man einen Koffer mit Pesete gefunden, im Wert von ca. 30.000 D-Mark. So war das. Also dort ist das Geld hingewandert. Mhm. Obwohl der Betrag, von dem die Bank spricht, bis jetzt schon erheblich höher ist. Das glaube ich. Aber das wäre mal schon noch klären. Eins möchte ich bloß noch wissen. Wieso haben die Dirmle mir nichts von dem Mord gesagt, wie sie vorhin diesen Betrug gemeldet haben? Ganz einfach, weil es mir noch niemand gesagt hat. So, jetzt muss ich auch wirklich weiter. Wenn du noch was Genaues weißt, kommst du wieder blitz bei der Merle ins Büro und erklärst uns. Da wäre ich dir sehr dankbar. Alles klar, abgemacht. So, da wäre ich. Ja, also du hast wie immer Glück, die Damen sind all anwesend. Ich habe sie ins Nebenzimmer geguckt. Soll ich sie einzeln vorführen oder willst du sie alle zusammen haben? Och, ich würde sagen, wir lassen sie zusammen, solange das gut geht. Ja. Alle, gehen wir in die Höhle des Löwen. Ach, du Mensch, in die Höhle der Löwinnen. Na ja, so schlimm ist das auch nicht. Scheine lauter nette Frauen zu sein. Ah jo, ich habe schon wahnsinnig nette Mörder gesehen. Tag, meine Damen. Tag, guten Tag. Das hier ist Kommissar Käfer. Guten Tag, die Damen. Guten Tag. Tja, dann beginnen wir mal von vorne. Schön der Reihe nach. Frau Stiller? Ja, das bin ich. Sie haben den Herrn Lewinsky gestern als Erster aufgesucht, ja. Laut Aussage vom Herrn Bollmann. Mhm. Sie waren die Freundin vom Herrn Lewinsky, wenn ich richtig informiert bin. Ja, eine von vielen. Frau Lewinsky, ich will hier, weiß Gott, nicht schulmeisterlich auftreten, aber bei der Kripo verhält man sich am besten so wie in der Schule. Man schwitzt nur, wenn man gefroht wird. Das ist in beiderseitigem Interesse. Ja, das hätten wir ja dann hoffentlich geklärt. Wie war das jetzt, Frau Stiller? Weshalb waren Sie dann dort? Ich war fast jeden Tag dort. Und wann es ging, beziehungsweise wenn wir Lust gehabt haben, habe ich auch dort geschlafen. Mhm. Ja, so genau wollte ich es nicht wissen. Tja, und warum sind Sie da noch 10 Minuten gegangen? Also, der Lewinsky sei Single-Ausgang gehabt und ich nur auf den Katzensprung reingucken wollte. Mehr nicht. Reicht Ihnen das? Ja, reicht mich so. Ist einleuchtend. Frau Lewinsky, jetzt dürfen Sie. Haben Sie auch so eine einleuchtende Erklärung? Sie sind immerhin seit dem Major geschieht. Und was will man nur Major noch bei seinem Ex-Mann mit dem Koffer in der Hand? Ich will es Ihnen erklären. Unter einer Voraussetzung, dass Sie Ihren zynischen Ton weglassen, sonst verlasse ich den Raum. Ich kenne meine Rechte. Ich bedauere, Sie haben mich vorhin gereizt. Das soll nicht wieder vorkommen. Gut, mir tut es auch leid. Vergessen wir's. Also, wie war das jetzt? Mein ehemaliger Mann war mir, wie das nach einer Scheidung so üblich ist, zum Unterhalt verpflichtet. Und weil wir nicht im Bösen auseinandergegangen sind, haben wir abgemacht, dass ich mir meinen monatlichen Scheck persönlich abhole. Dass man sich nicht aus den Augen verliert. Das ist doch nichts Schlimmes. Nö. Und der Koffer? Ach, da waren ein paar Sachen drin, die er ursprünglich mir lassen wollte. Ein paar Bücher und Bilder. Mhm. Ja, und vor ein paar Wochen hat er plötzlich so einen Rappel bekommen. Er wollte das Zeug doch wieder haben. Und da habe ich gesagt, in Gottes Namen, ich hänge ja nicht so am Irdischen, dann bringe ich es dir beim nächsten Mal halt vorbei. Mhm. Und das haben Sie dann gestern gemacht. Ist einleuchtend. Verblüffend allerdings, wie schnell der Mann zwischen all seine Besuche sozusagen zwischen Supp und Grumpiere die ganze Bücher innen geräumt und die ganze Bilder aufgehängt hat. Verblüffend! Ach je, das war ja nicht viel. Außerdem, mein Seliger war schließlich Bankbeamter. Der konnte keine Unordnung leiden. Sie als Polizeibeamter kennen das doch. Bei mir ist das nicht so ausgeprägt. Tja, dann kämen wir jetzt zur Nummer 3. Die Frau Reichert. Das bin ich. Frau Reichert. Darf ich Sie als Ex-Freundin des Verstorbenen bezeichnen, ohne dass das wieder ein Problem gibt? Von mir aus? Stimmt doch schließlich. Und ich kann Ihnen auch gleich erklären, warum ich dort war. Aus dem gleichen Grund wie die Frau Lewinsky nämlich. Nur umgekehrt. Mensch, aus dem gleichen Grund, nur umgekehrt. Das ist aber schwer kompliziert. Wie soll mir das dann verstehen? Ach, das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Ich han vom Herr Lewinsky kein Geld zu kriegen gehabt, sondern han ihm müsse welches bringen. Bitte, Frau Reichert, wenn es geht, doch ein bisschen deutlicher. Oh mein Gott, der Herr Lewinsky hat mir einmal ein kleines Privatdarlehen gegeben, für das ich ihm han müsse die Restschuld bringen. Aha. Das war rein zufällig auch an dem Tag, wo all andere sich stellen, ich einen gen han. Heute müssen wir aber schwer viel glauben, gell, Chef? Ja, so sieht's aus. Es ist halt alles sehr einleuchtend. Ja. So, da bleibt uns ja nur noch die Frau... Grabler. Grabler ist mein Name. Aha. Also eins kann ich Ihnen gleich sagen. Ich habe mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Jeder weiß, dass ich jeden Donnerstag beim Herrn Lewinsky geputzt habe. Und der Herr Bollmann... Kann bezeuge, dass Sie direkt, nachdem Sie die Wohnung betreten haben, laut geschrien haben und wieder rausgerannt sind. Das weiß, also wissen wir ja alles. Aber... Denn der Koffer, der wo auf dem Boden gestanden hat, den haben Sie nicht rein zufällig gesehen? Ich habe nur den Mann gesehen, das viele Blut und den Hammer. Da habe ich mich nicht mehr lange rumgeguckt, das müsst Sie doch verstehen. Ja, das verstehe ich ja, Frau Grabler, das verstehe ich. Und ich glaube es Ihnen auch. Tja, jetzt haben wir zwar viel Einleuchtendes, aber wenig Erhellendes gehört. Trotzdem... Vielen Dank, die Damen. Ja. Vorläufig sind Sie uns geweiht. Aber halten Sie sich bitte weiterhin in Saarbrücke auf. Ja, ja. Sofern Sie größere Auslandsreise vorhaben, informieren Sie mich bitte. Selbstverständlich. Ach so, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. So, mein Lieber. Oh, je. Das ist ein Mordsauftrieb. Aber eins will ich das sagen. Schlauer sind wir nicht davon worden. Aber jetzt, Chef, jetzt gucken wir, wer da kommt. Ah, groß. Jetzt gehen wir ganz bestimmt schlauer. Jawohl, das kann ich den Herren der Mordkommission ganz sicher versprechen. Ihr kriegen jetzt von mir eine einmalige Lektion in Sachen moderner Betrug. Eine Frage nur, verehrte Frau Kollegin. Hat das zufällig was mit unserem toten Mann zu tun? Ach, Käfer, Käfer. Hast du der Chef wohl wieder nicht ordnungsgemäß informiert? Nee, bin ja leider vor lauter Stress mit deine viele hübsche Frauen noch nicht dazu. Komm. So, hat ihr es auch mit hübsche Frauen zu tun? Ach. Da geht's euch wie mir. So, jetzt nehmen Sie bitte mal Platz. Ja. Ah, dann schießen Sie los. Ja, vielen Dank. Also, die Sache ist die... Ich habe dem Käfer ja schon vorhin im Flur erzählt, dass mein Betrugsdezernat zum ersten Mal ein Mordsding mit Euro-Schecks hat. Mit Euro-Schecks? Da kann ich mir kaum vorstellen, dass man damit viel Unfug treiben kann. Stimmt. Die Beträge, um die man mit Euro-Schecks eine Bank drellen kann, sind so minimal, dass das Verbrechen sich eigentlich gar nicht erst lohnt. Jo, als normaler Sterblicher kriegt man ja immer nur 10 von deinen Dinger in die Hand. Ja. Es gibt 10 mal 400 gleich 4.000 Mark. Da verlohnt sich noch nicht immer aufzustehen oder gar in der Bulles zu gehen. Ja, da müssen wir schon kräftiger hinlangen. Und genau das hat der Herr Lewinsky gemacht. Na, endlich haben wir mal ein Motiv. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Euer armer, toter Mann hat sich, um in den Besitz von möglichst viel Schecks und Scheckkarte zu kommen, was Geniales ausgedacht. Na ja, schließlich war er ja Filialleiter bei der Sparkasse. Und viel Geduld hat er gehabt. Vor einem Jahr hat er für eine nicht existierende Firma ein Geschäftskonto eröffnet und gleichzeitig für 6 nicht existierende Personen, 3 Männer und 3 Frauen, die angeblich bei der Firma beschäftigt waren, jeweils ein Gehaltskonto. Und Dann hat er diese Papierleiche sozusagen zum Leben erweckt, indem er jeden Monat um der erste herum 25.000 Mark auf das Firmenkonto gezahlt hat, als angebliche Bareinzahlung, versteht sich. Aha. Und am gleichen Tag hat er für die Mitarbeiter 6 Bar Auszahlungen gebucht, in unterschiedliche Beträge, die zusammen natürlich wieder 25.000 Mark ergeben haben. Auf die Art war nie echtes Geld in die Kasse rin oder aus der Kasse rausgekommen. Aber die Konte waren beweht worden und die Kasse hat ums gestimmt. Ja, aber wie hat der Mann das dann so unbemerkt machen können? Ach, stell mal vor, auf einer Zwei-Mann-Zweigstelle ist das kein Problem. Jo, der Mitarbeiter vom Herr Lewinsky hat natürlich die 6 Scheindote nie gesehen. Aber sich über die Buchungen auch keinen Gedanken machen müssen. Warum auch? Das hat sein Chef gemacht, wenn er auf dem Klo war oder so. Wie geht's jetzt weiter? Durch die regelmäßige Ein- und Ausgänge sind die Kunden nicht nur lebendig, sondern nach einigen Monaten auch solvent genug war, um Scheckkarte und dort mit Euro-Schecks und den Zugang zum Geldautomat zu kriegen. Mhm. Herr Lewinsky war also jetzt stolzer Besitzer von 6 Euro-Scheckkarte. Und da auf seiner Zweigstelle die Schecks selbst nummerieren kann, hat er über Monate hinweg kräftig leere Scheckformulare, offensichtlich zu 100 mit Kontonummern von den Konten versehen, die den 3 nicht existierende Dame gehört haben. Und diese Schecks laufen jetzt seit einigen Tagen bei der Bank in. Und die musste 4 Grad stehen. Gedeckt sind die natürlich nicht. Und die Hete Schadens ist noch lang nicht abzusehen. Ja, und ausgestellt sind sie ja ganz sicher in Spanien. Das haben wir ja vorhin schon geklärt. Hier sind wir wieder ein bisschen voraus. Wie ist das dann vor sich gegangen? Der Herr Lewinsky hat 1, 2 oder 3 Damen, genau wissen wir es noch nicht, weil ich noch keine Personenbeschreibung von Spanien habe, dazu bewegt, in seinem Auftrag und mit denen viele 100 Schecks die Costa Brava abzuräumen. Aber es kommt doch dicker. Mit der Scheckkarte, die für die 3 männlichen Mitarbeiter seiner erfundenen Firma ausgestellt war, hat er selbst in den beiden letzten Tagen etwa 100 bis 120 Geldautomaten im ganzen Saarland um jeweils 1.200 Mark erleichtert. Also ich habe von der Sache überhaupt keine Ahnung. Ich gehe nur einmal im Monat bei meiner Bank und der Geldautomat haben die nicht. Wie soll dann sowas vor sich gehen? Das muss doch sofort auffallen. Nee, Herr Mehr, also weit sind Sie mit der Technik noch nicht. Man kann zwar mit einer Scheckkarte an einem demselben Geldautomat und an einem demselben Dach nur 400 Mark rausholen. Also, 1.200 Mark mit 3 Scheckkarte, wie gesagt. Aber ein Kontrollsystem, das sozusagen den nächsten Geldautomat warnt, gibt's noch nicht. Und der Umfang des Betrugs ist einzig und allein durch die Zeit begrenzt, in der man zuschlagen kann. Tja, und wann erfahrt die Bank dann davon? Frühestens nur 2, spätestens nur 3 Tage. Wenn die Meldungen von alle Geldautomaten bei der Girozentrale zusammenkommen, dann fällt's auf. Naja, wenn man so 48 Stunden sich emsig umtut, da kommt schon was zusammen, wie man jetzt erfahren. Aber nochmal zurück zu der Sache in Spanien. Wieso wisse ihr nicht, wie viele Personen dort ihr Unwesen getrieben haben und wie ist die Sache überhaupt vor sich gegangen? All die Helferin oder Helferinnen vom Herrn Lewinsky haben systematisch angefangen. Die Spur zieht sich von Sabrique 17, also von Playa de Aro bis Barcelona. Und dort ging das einfacher. Da kann man sich viel mehr Zeit lassen. Der Herr Lewinsky hat nämlich ganz genau gewusst, dass Schecks aus Spanien 4 bis 6 Wochen für ihre Rückkehr nach Deutschland brauchen, wo sie dann als freudige Überraschung für die Bank auf einem leeren Konto auftauchen. Jetzt sagen wir mal eins, Elli. Wenn das nur eine Person war, also eine Frau, wie hat die das dann deiner Meinung nach gemacht? Ganz einfach, schätze ich. Damit sie nicht schon vor Ort auffällt, wenn sie in der gleichen Erscheinung mit 3 verschiedenen Scheckkarten operiert, wird sie sich wohl verklebt haben. Verbolzt wird sie sich an. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Bei Gott, jetzt hat er's. Bei Gott, jetzt hat ich's. Ich hat's wirklich, dass ich hier in meinem Büro My Fair Lady spiele. Na, fair war die Lady bestimmt nicht. Aber ich nehme an, der Käfer wollte uns nur dort damit kundtun, dass es ihm gerade wie Schuppe aus der Haar gefallen ist. Ja, und du hast mir das Stichwort gegeben. Verbot. Kannst du das für uns Unbedarfte noch ein bisschen näher ausführen? Jo, da frage ich dich am besten selbst mal was. wenn du wie der Herr Lewinsky eine Freundin, eine Ex-Freundin oder eine Ex-Frau hättest, wo offenbar alle drei noch auf dich stehen, wen würdest du dann zur Mithilfe bei so einem Betrug in Lade? Die Frage ist von einem eingefleischten Junggesell unmöglich zu beantworten. Ich gänse deshalb weiter an die Kollegin Groß. Vielleicht kann die uns aus der Sicht einer Frau besser weiterhelfen und vielleicht versteht die auch besser, worauf du hinaus willst. Ich kann mir schon denken, Herr Merl. Der Käfer meint sicher, dass man in so einem Fall vielleicht doch wieder auf das Altbewährte zurückgreift. Ja. Auf die Frau, die man am längsten und am besten kennt. Also auf die Ex-Frau, meine ihr. Aber die zwei waren doch schon ein Jahr geschieden. Ja, man sagt ja als alte Liebe rostet nicht. Und lässt sich meistens deshalb auch sehr gut ausnutzen. Die Konstruktion ist also die. Der Lewinsky weiß, das sei Ex-Frau, wenn er ihr das berühmte neue Leben an seiner Seite verspricht, sofort wieder auf eine Flieht und alles für eine Macht sogar Sache, für die man unweislich in die Bulles kommt, wenn man verwitscht wird. Aber was mich bei dieser Annahme stört, noch haben wir ja die große Unbekannte, die vor der Putzfrau den Herrn Lewinsky heimgesucht und, wie wir als sicher annehmen können, ermordet hat. Für mich ist das keine Unbekannte mehr. Wissen Sie, Herr Merl, er sieht das jetzt alles vor seinem geistigen Auge. Ja, hoffentlich mir auch bald. Na, jetzt überleg doch mal. Die Frau Lewinsky bringt dem Herr Lewinsky der Koffer aus Spanien mit einer viele Millionen Pesete, wo umgerechnet Sticker 200.000 Mark sind. Und der Koffer mit dem Herr Lewinsky seiner Ausbeute aus der Geldautomate steht auch schon da. Sie, die Frau Lewinsky, ist glücklich, dass sie ihr Alter wieder hat. Und der hat ihr hoch und heilig versprochen, das nächste Flugzeug irgendwohin weit wegzunehmen. Und dann verlässt sie das Haus. Warum nur so kurzer Zeit, wissen wir noch nicht. Aber eins ist sicher, im Weggehen hat sie die Ex-Freundin grad Rinwitsche gesehen. Jo, genau so wird's gewesen sein. Und in dem Moment ist der ganze schöne Traum vom neuen Glück in der Frau zusammengebrochen. Die Wut und die Enttäuschung hat sie gepackt und die Eifersucht. Und dort draus entstehe auch schnell die Rachegelüste. Naja, aber so spontan hat die Gutfrau schließlich nicht gehandelt, wie du das jetzt darstellst. Immerhin hat sie sich doch noch die Zeit genommen, sich vorsorglich zu verbrotzen. Und die Pesete konnte nur dem Mord auch noch in den Koffer bei die Mark stoppeln. Also Nerven muss sie schon gehabt haben. Naja, ganz so gut war die Nerven aber doch nicht. Sonst hätte sie nicht die paar letzte Pesete-Scheine in dem einen Koffer vergessen. Der Zufall hat uns zwar schneller auf die Sprünge geholfen, wie wir gedenkt haben, aber durch die Kollegin Groß wären wir auch ohne dies in die Sache gekommen. Jetzt will ich im Interesse von der Frau Lewinsky nur hoffen, dass wir ihre Fingerabdrücke auf dem Hammer finden. Normalerweise misst man doch Männer. Es wäre im Interesse von der Frau Lewinsky, wenn ihr Fingerabdruck nicht auf dem Hammer wäre. Aber ich bin ja nicht bei der Mordkommission und kenne mich doch nicht aus. Ei, Elli, überleg doch mal. Wenn die Fingerabdrücke nicht drauf sind, dann hat sie sie abgewischt. Weil sie weiß, dass die Polizei und all andere zunächst nicht daran glaube, dass bei einem so brutalen Mord eine Frau die Hand am Hammer hat. Und dann nimmt ihr kein Gericht dieser Welt mehr den Totschlag im Affekt ab, auf den ihr Anwalt sicher plädieren wird. Jo, das stimmt. Frauenmorde meistens sanfter.